Losin' Wanting von der Gruppe Iris von dem Sampler Heart of Synthetic Melodies. Einer von vielen Samplern, die es zurzeit auf dem Markt gibt. World of Synthpop Volume 2 heißt der folgende Sampler und auch hier sind eine Menge Gruppen zu finden, die sich die Depeche Mode'sche Erfolgsformel, schöne Melodien, viel Elektronik, einprägsame Refrains nicht groß verändert haben, sondern im Prinzip übernehmen. Der Erfolg gibt ihnen recht, wir hören B-Machine mit Temple.